Nach unzähligen Jahren kollektiver Kneiperei wird heute die linksradikale Kneipe Meuterei in Berlin geräumt. Das Kollektiv hat zu Protesten gegen die Räumung mit dezentralen Aktionen aufgerufen. Als A-Radio Berlin begleiten wir die Proteste gegen die Räumung und berichten vom Ort des Geschehens. Es gibt gerade so ein bisschen Gerangel an der Ecke Reichenberger Straße, Manteuffelstraße, weil gerade die Demo, die von der Köpi losgegangen ist, hier angekommen ist und die Bullen irgendwie meinen, man darf die nicht alle gemeinsam reinlassen, sondern sie müssen die Leute irgendwie so ein bisschen zerstreuen und irgendwie so ein bisschen rumschubsen und so ein bisschen Stress machen. Super unnötig. Lasst einfach die Leute rein.